Sofort schossen die Spekulationen ins Kraut. Könnte es nicht Spuren an den Beckenknochen der Schamanin geben, die auf eine Geburt hinweisen, wenn es Mutter und Kind waren? War sie gestorben, weil Schwangerschaft und Stillen ihrem Körper die letzte Kraft geraubt hatten und sie der Entzündung im Kieferbereich nichts mehr entgegenzusetzen hatte? War ihr der Säugling in den Tod gefolgt, weil die Mutter ihn nicht mehr versorgen konnte? Jemand warf ein: Und was wäre, wenn das nicht ihr Kind ist? Ganz neue Fragen drängten sich auf. Woran ist es dann gestorben? Haben wir es mit einem Menschenopfer zu tun? Und überhaupt, wer war die Hauptperson im Grab? Die Frau oder das Kind? Wer starb zuerst? Zu viel Hoffnung solltet ihr euch nicht machen, unterbrach Wolfgang Haag. Wir haben vom Kind kein Pars Petrosa, kein Felsenbein. Das ist ein Schädelknochen, der das Innenohr umschließt. Als härtester Knochen des menschlichen Skeletts sorgt er für eine besonders gute Erhaltung des Erbmaterials. Der Schädel des Kindes aber war zerbrochen. Den Ausgräbern werden die beiden Felsenbeine damals entgangen sein. Bei einem so kleinen Kind sind sie schließlich winzig. Wir waren zumindest verhalten guter Hoffnung, dem Schicksal der beiden auf die Spur zu kommen. Hätte die Schamanin nicht das Zeug, zu einem weiblichen Ötzi zu werden? Die Runde beschloss, alles zu unternehmen, was möglich wäre. Wir versäumten es, noch einmal einen Blick auf das Porträt der Schamanin zu werfen. Ihr geheimnisvolles Lächeln hätte uns Warnung genug sein können. Dann trat ein solcher Glücksfall ein, der in uns den Verdacht keimen ließ, die Dame aus dem Mesolithikum ziehe da ein wenig die Strippen. Bad Dürrenberg hatte sich für die Austragung der Landesgartenschau in Sachsen-Anhalt beworben und die Zusage erhalten.